Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 551, gewichtige Themen. Ja, die Honor Smart Scale 2 ist heute im Fokus. Ja, und damit kann man wunderbar auf moderne Art und Weise sein Gewicht festhalten. Ja, und dann sich später grämen anhand von Grafiken des Gewichtsverlaufs und ähnliches in den Apps, ja, die man damit bedient. Und das ist normalerweise die Your Way Health App, die man da eben dafür nutzt. Ich habe mir die ja im Paket geholt mit dieser Smartwatch, mit der GS Pro, die ich ja letzte Woche vorgestellt habe, und dem Honor Sport Pro Cray Headset, das ich jetzt hier im Anschluss noch heute euch vorstelle. Aber jetzt erstmal die Smart Scale 2. Was ist denn daran so Besonderes? Also die Waage, die verbindet sich über Bluetooth mit eurem Smartphone und kann dann das Gewicht speichern in so einer Tabelle. Und das Faszinierende daran ist, dass die Waage eben nicht nur das Gewicht misst. Das ist ja schon faszinierend genug, dass das Gemessene dann automatisch per Bluetooth in die Tabelle übertragen wird, und so habt ihr das dann in der Your Way Health App da genau im Blick, ja, wie euer Gewichtsverlauf ist und so weiter und so weiter. Übrigens auch sehr interessant für Leute, die nicht abnehmen müssen, die aber ihr Gewicht halten wollen, ja, das kommt halt doch öfters mal vor, ne? Man merkt es erst dann, wenn man schon ordentlich was draufgepackt hat. Vorher merkt man das gar nicht, ja? Und deswegen kann man hier dann rechtzeitig einschreiten, ja. Diese Waage rechnet auch noch wesentlich mehr aus mit den Daten, die man eben bei Your Way Health eingibt, wie zum Beispiel auch die Größe, ja. Klar, BMI ausrechnen ist ja eigentlich dann schon fast obligatorisch. Nein, aber die Waage hat auch andere Sensoren drin, um beispielsweise deinen Körperfettanteil zu messen. Anhand von den Sensoren werden kann auch die Skelettmuskulatur ausgerechnet werden, Viszeralfett, Grundumsatz der Kalorien, die man also hat, ja. Das wird auch wieder berechnet durch Gewicht beispielsweise und Körperfettanteil, wie viel Kalorien dann grundsätzlich abgebaut werden am Tag. Körperwasser wird berechnet, das ist auch sehr wichtig für manche Leute. Die Knochenmineralien, Protein und die fettfreie Masse wird ausgerechnet. Und zum guten Schluss noch die Herzfrequenz wird gemessen, während man auf der Waage steht. Ganz genau. Ihr seht also, die Sensoren, die da drin sind, sind vielfältig und auch ziemlich nützlich. Nun hat keine dieser Werte irgendeine medizinische Bedeutung, aber man kann sie sehr gut nutzen, um eben einen Überblick zu bekommen über die momentane Verfassung. Dabei ist mir aufgefallen, dass man immer zweimal bei der Honor Smart Scale draufgehen muss. Zumindest ist es bei mir so. Ja, weiß nicht, ob das eine Eigenart von mir ist, aber immer ist es so, wenn ich das erste Mal draufgehe, sind die Werte anders, zumindest der Gewichtswert, anders als der Wert, der dann beim zweiten Mal messen genommen wird. Und das kann auch schon ein ganzes Kilo ausmachen. Ich vermute, dass es deswegen kommt, diese Waage wiegt sofort. Also das ist nicht so, wie die meisten Waagen sind. Man tippt also einmal mit dem Fuß drauf, ja, und dann stellt man sich drauf, wenn sie gestartet hat. Hier muss man das nicht machen, man geht einfach drauf und fertig und das Teil startet. Und ich denke ganz einfach, dass ich da einfach zu stark auftrete bei dem ersten Mal, ja, weil man so bestimmt, so zack, da drauf, ja, oder vielleicht auch noch ein bisschen wackel, Ja, so, also wenn man wackelt, wird ja das Gewicht deutlich verändert. Ja, das könnt ihr mal ausprobieren. Ja, also wenn ihr euch nur ein bisschen bewegt, bewegt sich auch die Gewichtsskala. Und das bedeutet, das kann durchaus auch an mir liegen. Wenn ich dann runtergehe, ja, und ja, mich sammeln oder so, ne, gehe wieder drauf und dann funktioniert es immer. Beim zweiten Mal immer. Ja, das prüfe ich dann auch oftmals oder habe ich jetzt oftmals geprüft, als ich dann das dritte Mal drauf ging, stimmen die Werte immer exakt überein mit denen vom zweiten Mal, aber nie mit dem vom ersten Mal. Das ist schon ziemlich krass, ja, muss man sagen. Aber wie gesagt, ich schätze mal, das liegt ganz einfach an mir. Schön ist, man hat dann eine Übersicht hier in dieser App vom Gewichtsverlauf her. Da sieht man dann ganz genau, wann man wie viel eben gewogen hat und kann dann eben auch sehen, wie man abgenommen hat. Das Ganze eben auch grafisch in der Übersicht zum ja, visualisieren quasi. Ja. Auch vom Monat, Jahr, Woche. Das alles kann man dann eben genauer sehen. Und die einzelnen Punkte, wann ihr dann messt, das bleibt ja euch überlassen. Ihr müsst nicht jeden Tag auf die Waage gehen, sondern das ist vollkommen egal. Ihr könnt auch einmal im Monat auf die Waage gehen, dann seht ihr halt euren Verlauf so. Oder einmal die Woche. Ja, das ist auch ein vernünftiges Mittelding, finde ich. Wenn ihr natürlich zum Beispiel abnehmen wollt und wollt das Gewicht ja, stärker kontrollieren, dann könnt ihr das natürlich auch täglich machen. Ihr könnt auch mehrmals täglich machen, aber ihr solltet euch auch, und das ist jetzt ein Tipp von mir, immer die gleiche Uhrzeit und am gleichen Platz die Waage aufstellen und auch immer mit den gleichen Gegebenheiten. Ja. Ideal ist es, ihr seid nüchtern, ihr habt also noch nichts gegessen, ja. Und hört sich jetzt lecker an. Und ihr geht vorher aufs Klo. Ja, das ist so der Idealfall. Ja, wenn das ein oder andere nicht klappt, ja, müsst ihr das berücksichtigen. Weil wenn ihr nur 100 Gramm von irgendetwas isst oder ihr auch nur, was weiß ich, ein Glas Wasser trinkt, das sind 250 Milliliter, also etwa 250 Gramm, dann wird das drauf aufgezeigt. Wenn ihr also bei der letzten Messung das nicht gemacht habt, nicht getrunken habt vorher beispielsweise, und ihr geht da drauf, dann wart ihr 250 Gramm weniger schon mal. Und am nächsten Tag hättet ihr dann 250 Gramm mehr. Ja? Und von daher muss man das eben auch berücksichtigen. Das ist nicht einfach, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das nervt auch, aber das lässt sich nun eben mal so nicht ändern, weil das Gewicht sich eben auch, ganz simple Rechnung, euer Körpergewicht plus das, was ihr noch in euch habt. Ganz einfach, ja. So sieht es aus. Und deswegen, auch wenn ihr zum Beispiel abends vorher euch, was weiß ich, noch ein 800 Gramm, fast ein Kilo Erbsensuppe reingeföhnt habt, ja, Gnade, Gnade, dann habt ihr halt nächsten Morgen, ne, schon 800 Gramm mehr oder fast 800 Gramm, ein bisschen verdampft dann noch an Wasser, ja, Erbsensuppe war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber generell habt ihr dann eben das, was ihr euch zu euch nimmt, eben dann im Körper. So sieht's aus. Also, die Smart Scale 2 hat ansonsten gute Werte. Die Verbindung zur Your Way Health App hat sehr einfach geklappt. Natürlich, ich habe ja die Your Way Health App schon lange bei mir in Benutzung, extrem lange, also viele Jahre eigentlich schon. Und da ist natürlich alles schon eingerichtet, mein Profil, meine Daten. Ich musste gar nichts machen. Ich musste nur die Smart Scale verbinden, einmal koppeln. Also, ja, das geht super einfach mit Hilfe der Your Way Health App und der recht einfachen Bedienung von der Waage. Dann ist das eben gekoppelt und das war's dann. Mehr braucht ihr dann auch nicht mehr zu machen, wenn ihr die App schon vorher genutzt habt. Ansonsten müsst ihr natürlich noch euer Alter zum Beispiel eingeben. Ja, aber das ist zum Beispiel auch wichtig für den BMI. aber auch für andere Berechnungen, eure Größe, euer Körpergröße, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann habt ihr eben hier so diesen Überblick. Diese ganzen Werte werden übrigens gespeichert in der App. Die könnt ihr dann tatsächlich auch alle abrufen. Und auch im Verlauf her, es gibt für jeden einzelnen Wert, ne, eine Erklärung. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel so wissen wollt, was ist denn eine Skelettmuskelmasse, ne, dann drückt ihr da drauf und dann seht ihr erstmal euren Wert, ne, und dann zum Beispiel als Info, ne, das Gewicht der Skelettmuskulatur des Körpers. Die Skelettmuskulatur ist mit dem Skelett verbunden und generiert die nötige Kraft für physische Bewegungen. Das Muskelvolumen und Gewicht haben direkten Einfluss auf die physische Kraft und die physische Fähigkeiten. Sie spielen zudem eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Stoffwechsels. Ja. Also, das heißt, die Skelettmuskelmasse hat wichtige Aufgaben zu erfüllen und so kann man dann eben hier auch einiges lernen, was man eben berücksichtigen muss beim Abnehmen, beziehungsweise auch eben beim ganz normalen Gewicht halten. Cool. Also ich bin recht begeistert. Die Honor Smart Scale 2 sieht auch gut aus. Die ist ziemlich simpel. Man erkennt erstmal auf den ersten Blick gar nicht, dass da ein Display vorhanden ist. Auf den Bildern in dem Shop beispielsweise kann man das überhaupt nicht sehen, dass da tatsächlich ein LED-Display angebaut ist, das dann auch eben aufleuchtet. Und ihr könnt natürlich auch das Gewicht direkt an der Waage ablesen. Ja, die Waage speichert dann die Werte, bis ihr das nächste Mal bei angeschalteter Huawei Health App und dem Starten des Vorgangs, des Messvorgangs auf dem Smartphone, ja, das wieder macht, dann werden die alten Werte auch mit übertragen. Ja, aber solange ihr das nicht macht, werden die Werte nicht automatisch übertragen auf Huawei Health. Das ist vielleicht einer der kleinen Kritikpunkte. Denn das hätte einfacher vielleicht gemacht werden können. So, die App verbindet sich, die Waage verbindet sich automatisch mit dem Smartphone. Auch ohne, dass die Huawei Health App quasi gestartet ist. Und startet dann eben auch die Huawei Health App. So kenne ich das eigentlich von vielen Geräten, dass man eben hier das nicht über die App initiieren muss. Aber hier muss man, damit die Werte zumindest bei mir übertragen werden, muss ich also hier zum Beispiel die Huawei Health App starten, dann auf Gewicht, auf das Gewichtstab gehen, dann auf Messen und dann kriege ich die Anweisung so, jetzt Strümpfe ausziehen, da komme ich gleich nochmal dazu, auf die Waage gehen und dann wird eben die Messung gestartet und dann werden aber auch alle anderen Werte, die vorher gemessen wurden, also zum Beispiel von vor 2, 3 Tagen gespeichert. Es gab auch die Werte für 2 Personen getrennt, kann man übrigens da speichern. So, und die Waage erkennt auch, welche Person drauf tritt, sodass das Ganze eigentlich recht schmerzlos ist. Ja, man muss auf diese Waage barfuß gehen. Ganz klar, weil diese Sensoren, die funktionieren nur dann, wenn die Haut direkt auf die Sensorenplatte gestellt wird. Nur dann kann natürlich eine Körperfettmessung stattfinden, und vieles andere. Und auch die Herzfrequenzmessung funktioniert nur, wenn man barfuß auf die Waage geht. Gut, ist nicht perfekt komfortabel, lässt sich aber auch nicht anders machen. Aber ich habe ja gehört von verschiedenen Leuten, dass die jedes Gramm vermeiden wollen, da sowieso die Socken deswegen ausziehen. Ja. Man will ja immer möglichst niedriges Ergebnis auf der Waage haben. Ne? Vielleicht ist das kein so großes Problem, wie ich mir das vielleicht vorstelle. So, würde ich mir die Waage für 39,90 auch separat kaufen, ohne dass die jetzt dabei gewesen wäre? Ja, Leute, würde ich machen. Ich bin sogar auf diese Smartwatch nur deswegen gestolpert, weil ich gezielt nach dieser Smart Scale geschaut habe, nach dieser Smart Waage. Ja, ich wollte gar keine Smartwatch haben. Ja, und dann habe ich die gesehen, ah, 40 Euro nicht schlecht. Ja, und dann habe ich mal geguckt und dann sehe ich hier, dass das auch im Angebot mit einer Smartwatch und mit dem Headset und so weiter zur Verfügung steht. Und dann war ja klar, ne? Dann sind die Würfel gefallen. Aber ja, ich würde die kaufen. Die bringt wirklich viel. 40 Euro sind gar nicht so teuer. Das hat schon eine normale Waage ohne alles, ja, oftmals. Und hier kriegt man auch eine ganze Fülle an Informationen geliefert, die gesundheitlich relevant sind. Und die Bedienung ist super einfach. Wie gesagt, das Einzige, was eben hier schade ist, ist, dass die Werte nur dann übertragen werden, wenn das Wiegen über die Your Way Health App gestartet wird. Ansonsten werden die Werte gespeichert in der Waage, bis dann eben irgendwann mit der Your Way Health App wieder der Wiegevorgang eingeleitet wird. Und eben, dass ich jetzt, wie gesagt, ich glaube, das hängt an mir, immer zweimal messen muss und das zweite Mal ist immer richtig und das erste Mal ist immer falsch. Keine Ahnung, was ich da mache. Bin vielleicht ein bisschen zu wackelig. Ja, top für die Honor Smart Scale 2. Und jetzt habe ich hier noch was anderes. Das kam ebenfalls mit der Smartwatch zusammen im Paket und das ist ein Headset. Das Honor Sport Pro Headset in Grau. Ob man das jetzt in Grau nimmt oder in was weiß ich, Rot oder sonst was, was da alles gibt, spielt ja keine Rolle. Die erste Sache, was mir aufgefallen ist, in oder auf der Seite, ja, von Honor heißt es dort ganz am Anfang dieses Textes, ich muss mal, muss gerade mal gucken. Moment mal, Moment mal. Wo steht's denn? Ja, das kommt auch, offenbar auch drauf an, wo man denn jetzt, wie man denn jetzt genau dort reingeht, ob das dort drin steht oder nicht. Das Problem ist nämlich auf das ANC gemünzt, also für die Noise Cancellation. Da habe ich ja vorletzte Woche gesagt, dass dieses Headset Noise Cancellation hat. Und das habe ich auch so gelesen. Ja, das kann man durchaus so auch verstehen. Ja, hier, ich lese euch mal vor. Ja, Kopfhörer 18 Stunden Musikwiedergabe, IP5 wasserdicht, IP55 wasserdicht, Bluetooth 5.0, kabelloser Sporttyp C Kopfhörer, halb in ihr Freisprechfunktion um den Hals, Noise Cancelling Bass Headset mit Voice Assistant Quick Link Charge für Android. Ja, also da steht Noise Cancelling Bass Headset. Dieses Headset ist nicht Noise Cancelling, weder aktiv noch passiv. Das kann ich euch sagen. Leider, also die Ohrstöpsel, die da reinkommen, die werden mehr oder minder nur angelegt. Ja? Die gehen nicht so weit ins Ohr, wie das so bei einem herkömmlichen In-Ear Kopfhörer der Fall ist. Das ist so eine Mischung zwischen In-Ear und diesen normalen Ohrstöpseln. Ja, also es erfolgt keinerlei oder so gut wie keine Dämpfung von den Geräuschen außen. Ja. Und eine aktive Noise Cancellation gibt es hier auch nicht. Zumindest habe ich keinerlei Möglichkeiten gefunden, die einzuschalten. Und es ist auch nirgendwo in der Hinsicht irgendetwas beschrieben davon. Ja. Also das muss man hier ganz klar verneinen. Das stimmt so nicht. Ja. Und wenn man sich den Text genau durchliest, ist das auch sehr, sehr schwammig. Noise Cancelling minus Bass minus Headset. Also das heißt, auf was bezieht sich das Noise Cancelling? Keine Ahnung. Also ist nicht vorhanden. Ganz einfach. Das ist natürlich ein bisschen schade, vor allem weil dieses Headset 79,90 kostet. Ja, ihr habt richtig gehört, das Teil kostet 79,90, wenn man das separat kauft. Das Teil hat einen USB-C-Anschluss integriert zum Laden. Ja, das ist also so ein Nackenband-Headset. Ja, das liegt man also so um den Nacken, ja, und dann kann man die Stöpsel da reinmachen. Das ist natürlich für Sport ist das sehr, sehr praktisch. Und wenn man an einer Seite hier das da abzieht, ja, dann hat man einen USB-C-Anschluss, ja, mit dem man den integrierten Akku laden kann. Ist eine faszinierende Geschichte, finde ich. Ja, praktisch, meiner Meinung nach. Das Teil lässt sich allerdings sehr schwer nur öffnen, sodass ich Angst habe, dass ich die Tasten zerquetsche. Denn die muss man nämlich irgendwie festhalten, diese Tasten. Ja, oben am Benzin möchte ich eigentlich nicht. Um das dann herauszuziehen. Klar, natürlich muss das ja auch ein bisschen fester sitzen, sonst löst sich das vielleicht noch beim Joggen oder so. Ja. Ja, die Tasten, das sind drei Tastenbedienungen, wo allerdings alle Funktionen hier abgerufen werden können. Das heißt, vor, zurück, laut, leise, Anrufe annehmen, ablehnen, ja, ein Lied vorspringen, ja, das alles geht. Geht, glaube ich, sogar ein Lied zurück, wenn man dreimal hintereinander drückt. Also alles möglich. Die 18 Stunden Musikwiedergabe, das kommt auch hin. Ja. Die Verbindung wirkt sehr, sehr schnell zum Smartphone. Also wenn man das einschaltet, geht das eigentlich sofort. So hätte ich mir das gewünscht mit der Smart Scale 2. Ja, dass es genau so abläuft. Ja. Anschalten, automatisch verbindet sich, Musik geht über das Headset. Und dann gibt es hier so einen Clou. Die beiden Kopfhörer, Muscheln oder In-Ear-Stöpsel, ja, die sind magnetisch hinten und die kann man zusammenbringen. Und wenn man das tut, wird automatisch das Gerät quasi nicht entkoppelt, aber als nicht aktiv gekennzeichnet und die Bluetooth-Verbindung zu dem Headset wird quasi unterbrochen. Beziehungsweise die Soundausgabe wird unterbrochen und wird umgeleitet ganz normal aufs Smartphone. Das bedeutet, sobald diese beiden Stöpsel zusammengehen mit dem Magnet, läuft das Audio wieder über das Smartphone ganz normal. Sobald ihr das dann, wenn das Gerät eingeschaltet ist, sobald ihr dann diesen Magnetschalter wieder trennt, also das heißt, die Kopfhörer wieder auseinandernimmt und in eure Ohren stöpselt, dann wird automatisch wieder der Ton auf die Kopfhörer umgeleitet. Ja, coole Sache. Und zwar in Windeseile. Also das dauert höchstens eine Sekunde, diese Umschaltung, und dann geht es. Das ist eine schöne Sache. Zusammen mit den anderen Funktionen, die da drin sind, nämlich eine Schnellladefunktion und eben die schon erwähnte 18 Stunden Musikwiedergabe, ist das schon in Ordnung, das Teil. Kann man absolut nichts sagen. Man kann das übrigens auch am Smartphone starten. Ja. Jetzt ist eine interessante Sache auch. Auch laden. Sofern das Gerät eine Reverse-Charging-Funktion hat. Ja, das haben ja mittlerweile sehr viele. Das heißt einfach, wenn der Saft ausgeht unterwegs, ja, braucht man keine Powerbank extra, sondern man kann einfach das Teil in das Handy auf dem USB-C-Anschluss einstecken und dann wird das Teil geladen. Auch recht fix, muss man sagen. Da gibt es nämlich auch hier eine Schnellladefunktion. Ja. Zunächst mal, die 18 Stunden sind ja relativ gut. Aber natürlich dauert es auch seine Zeit, bis das geladen ist. So, ich glaube, das waren 1,5 bis 2 Stunden etwa. bis es voll geladen ist. Oder war das? Nein, Quatsch. Nee, halt. Falsch. Geht viel schneller. Aber das wirklich Faszinierende ist, wenn ihr unterwegs seid, ist selbst eine halbe Stunde noch ziemlich lange. Ja, man könnte das Ding, wenn ihr das Ding eine halbe Stunde am Smartphone hängen habt, dann ja, ist das nervig. Ja? Nein, hier in 5 Minuten könnt ihr 4 Stunden Musik hören. Das heißt, ihr schließt das Teil 5 Minuten an euer Handy an und dann hat das Teil genug Saft für 4 Stunden Musik zu hören. Das ist doch ein Wort. Also das heißt, wenn euch das unterwegs ausgeht, ne, könnt ihr es erstmal kurz 5 Minuten dranhängen und dann könnt ihr schon wieder 4 Stunden hören. Das ist doch cool. Also das ist nicht schlecht. Es sind genug Stöpsel dabei, übrigens auch 2 verschiedene Arten. Einmal mit so einem Bügel und einmal mit so einem, ich möchte fast sagen, wie so ein Ohrhalter. Ja. Geht nicht außen ans Ohr, sondern innen ins Ohr. Sozusagen. Ein bisschen kompliziert zu erklären. Ich glaube, das kann man gar nicht so richtig über einen Audio-Podcast. Aber okay. Das heißt, auch wenn man ein bisschen probieren muss, es funktioniert. Und irgendwie passt da schon irgend so ein Teil, das dabei ist drin. Es, jede Art, also 2 Arten und jede Art mit 3 verschiedenen Größen. Da müsste schon was dabei sein. Ja. Interessant auf jeden Fall auch diese das Firmware-Update. Das heißt, wenn neue Firmware kommt, die das die Bedienung beispielsweise etwas verbessern sollen oder wenn irgendwelche Bugs auftreten oder sonst irgendwas, Optimierung, die Firmware kann tatsächlich über die Huawei Health App geupdatet werden, auch das eine interessante Sache meiner Meinung nach. Ja, dann wird noch propagiert Bluetooth Audio mit extrem geringer Verzögerung, das ist noch so ein Teil, da muss ich erst nochmal gucken, wie das einzustellen ist. Ich denke mal, das ist eine Einstellungssache. Ich habe das jetzt bei mir nicht feststellen können, dass das eine besonders schnelle Audioübertragung ist. Also ich habe ja zum Vergleich den Sony 1000X Kopfhörer, der dann auch LDAC hat und dort ist es wirklich ohne merkliche Audioverzögerung. Aber hier merke ich eine Verzögerung. Also ganz normal ist das bei mir wie Bluetooth. Und er zeigt mir auch nicht irgendwelche speziellen Verbesserungen an. Also AptX beispielsweise oder ähnliches. Von daher denke ich, wird das eine Einstellungssache sein. Es kann auch sein, dass ich LDAC als Voraussetzung eingestellt habe wegen meinen Sony-Kopfhörern. Aber wie auch immer. Da muss ich also ein Fragezeichen machen. Ja, mit dieser extrem geringen Verzögerung. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Für mich hat das eine ganz normale Bluetooth-Sound-Verzögerung wie üblich. Ja, so ist das nun mal mit diesen Geräten. Und da die Frage natürlich, würde ich dieses Headset kaufen, wenn das nicht dabei gewesen wäre für 79,90? Und da ist die Antwort ganz klar, nein. Ja, nein. Ich würde mir kein Headset separat kaufen, ohne ANC, ohne Noise Cancellation, Active Noise Cancellation. Alles andere ist bei mir sinnlos. Ja, mir ist die Welt zu laut. Und deswegen finde ich ANC perfekt. Dann kann ich nämlich die Welt etwas leiser machen und kann dann auch leise dabei Musik hören. Wenn man mit normalen Headset, und das gilt auch für dieses hier, unterwegs auf der Straße, ich weiß nicht, in der Stadt oder so unterwegs ist, dann sind die Außengeräusche dermaßen laut, ja, dass man das Teil aufdrehen muss, was natürlich fürs Gehör absolut nicht toll ist. Es ist für mich ein Qual und das kommt eben immer dazu, dass ich dann eben nichts höre, wenn ich solche Teile versuche anzuziehen. Das ist einfach blöd. Was hier zum Vorteil gereicht ist, das habe ich noch gar nicht erwähnt, der Voice Assistant. Ja, ich habe ja, zunächst, ihr könnt den Google Assistant abrufen, ja, dort, wo es funktioniert, könnt ihr auch den Your Way Assistant abrufen. Ich habe bei mir allerdings Amazon Alexa im Smartphone als Assistant eingestellt und diese App ist ja installiert. Und siehe da, wenn ich längere Zeit auf den Action-Button drücke, meldet sich tatsächlich Alexa auf meinem Gerät und ich kann dort tatsächlich Befehle über das Headset geben. Ich kriege auch die Ausgabe über das Headset. Also der Alexa Voice Assistant ist voll und ganz mit dem Smartphone, mit diesem Headset nutzbar. Und das ist sehr nützlich für mich. Ja. Nicht gerade, wenn ich unterwegs bin, ja, aber das Teil werde ich wohl hauptsächlich daheim benutzen, wo es eben nicht ganz so laut ist. Und ich aber guter Sound haben möchte. Ja, Soundqualität ist gut, ist sehr gut, kommt wirklich diesen 7990 gerecht hin, wenn man diese Teile richtig im Ohr positioniert. Und das ist ein bisschen knifflig, also so einfach so locker mal reinstecken oder so, das ist nicht. Bis die richtig setzen, muss man drücken, drehen, ziehen, drücken, drehen und so weiter und so weiter, bis dann, man merkt es, ja, dass dann einigermaßen, ne, so das Grundrauschen von draußen so ein bisschen weg ist, dann merkt man, okay, jetzt sitzen die richtig drin, auch wenn das kaum dämpft, ne, aber man merkt es trotzdem, ist wie wenn ihr euch so ein bisschen, ne, so die Ohren so ein klein wenig zuhält, ne, so, minimal, und dann merkt ihr es, okay, jetzt, ne, mache ich das, jetzt sind die Finger an den Ohren, ne? So, und wenn ihr das mit diesen Teilen macht, dann ist auch die Soundqualität gut. Ich war zuerst erschrocken, wie schlecht sich das Ding anhört, ja, weil die Stöpsel nicht richtig drin waren, und dann hört sich das an wie so 80er Jahre Kassettenrekorder vom TV aufgenommen mit Mikrofon. Ja, also so hört sich das an. Katastrophe. Kein Frequenzgang, nix. Aber wenn die Stöpsel richtig drin sitzen und korrekt in der korrekten Position sind, dann ist der Sound auch okay. 7990 okay. Ja. Trotzdem würde ich mir das Gerät eher, würde ich mir so einen Teil eben nicht kaufen, wegen dem fehlenden ANC. Obwohl sonst eben die Sachen ziemlich durchdacht sind und gut sind und für Sport sicherlich auch ansonsten gut geeignet ist, wegen diesem Headband und auch diese Funktion mit dem automatischen Abschalten des Smartphones und normalen Einschalten des Audios auf dem Smartphone dann, ja, gerade wenn man unterwegs ist und nimmt den dann kurz runter, ja, lässt die dann zusammenklippen, dann ist es erstmal gesichert, dieses Headset um den Hals, kann also nicht verloren gehen. Und auf der anderen Seite wird es dann eben inaktiv geschaltet. Auch die Musik wird übrigens gestoppt dann, wird angehalten. Ja? Und sobald ihr das dann wieder reinmacht und ihr habt gerade vorher was gehört, dann wird auch die Musik wieder gestartet und das Audio wird wieder an euer Headset geleitet. Wunderbar, tolle Idee. Innovativ und trotzdem für 7990 für mich dann eben nicht unbedingt der Prioritätskauf, aber falsch machen, wer so ein Headset will und auf ANC verzichtet will, der kann sich das wirklich angucken, das ist ganz interessant. Jo, gut, so viel zu dem Thema. Jetzt muss ich mal schauen, wie viele Minuten haben wir denn? Oh Gott, schon wieder so spät. Oh, meine Güte, ey. Manchmal kann ich mich aufregen über mein eigenes Gequatsche. Naja, Update für den Signal Messenger. Es gibt jetzt was Neues. Und zwar animierte Sticker. Ja, das wollten wir alle. Genau. Nein, das ist nicht sarkastisch gemeint. Das ist nämlich so. Was natürlich gerade bei Signal mit der Art, wie die Sticker verbreitet werden, geradezu genial ist. Denn wenn ihr von jemandem Sticker geschickt bekommt, könnt ihr einfach das komplette Sticker-Pack, aus dem der Sticker ist, herunterladen. So genial. Sticker kann man sich einfach sogar selbst machen. Ja, über die Desktop-App von Signal. Ja. Und somit könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass es dort schon eine Unmenge von Stickers gibt im Netz. Ein bisschen schwierig sind die Sticker allerdings zu finden, weil das alles oder fast alles inoffizielle Quellen sind. Aber schön, Entschuldigung, aber schön zu wissen, dass auch APNG benutzt wird und nicht ein einfaches GIF. Denn das heißt viel, viel bessere Qualität bei den Animationen und das sieht man dann auch bei den Stickers, die man dort herunterlädt. Das gilt nicht nur übrigens für die animierten Stickers, diese Art, wie man die herunterlädt, sondern auch für die normalen Sticker, die nicht animiert sind. So werden dort die Sticker verbreitet. Eine offizielle Quelle habe ich nicht gesehen, aber es gibt verschiedene Seiten, die man da nutzen kann. Ach Mensch, da habe ich doch klar mich, da war doch signalstickers.com oder sowas. Ja, genau, signalstickers.com. Dort ist zum Beispiel eine Anlaufstelle, ja, die man ansurfen kann, am besten vom Smartphone aus, vom Browser. Und dort könnt ihr dann die Sticker einfach per Klick installieren. Wie gesagt, wenn ihr von irgendjemandem einen Sticker geschickt bekommt und ihr findet den cool, könnt ihr auf den Sticker draufklicken, das ganze Sticker-Pack installieren und zack, habt ihr dann auch diese Stickers. Ist das nicht schön? Ja, also hier geht's rund und es gibt auch noch andere Sachen in der Vorschau, werden jetzt Namen gezeigt, was auch immer. Ja, das heißt, also keine Angst, ne? Die Absendernamen werden in Gruppenunterhaltung jetzt angezeigt. Ja, in der Vorschau. Ja, das war vorher nicht so. Ist es interessant? Keine Ahnung, also egal. Ja. Jedenfalls ist Signal auch hier total am Abheben jetzt. Ja, also der Zuwachs ist enorm bei Signal. Unglaublich. Aber ja, ich bleibe erstmal meinem Line natürlich treu, solange bis nichts mehr geht mit den Google Services bei mir. Und dann werden wir mal gucken. Aber Signal läuft mittlerweile auch bei mir und zusätzlich ein Messenger, über den man erreicht werden kann, der auch noch absolut oder sagen wir, der sicherste Messenger zurzeit ist. Ich habe schon mal gesagt, Telegram und Threema sind es nicht. Ja, Telegram schon allein deswegen nicht, weil der nicht standardmäßig verschlüsselt, unglaublich. Ja, also nicht standardmäßig Ende zu Ende verschlüsselt. Sowas ist absolut No-Go, ja, in unserer Zeit. Und noch verschiedene andere Sachen. Also gibt es genug Postings, deswegen, da kann man auch mal nachgucken, warum ist Signal denn sicherer als Telegram oder Threema. Klar, guckt einfach mal danach. Okay. Tja, was ist passiert übrigens, weil wir bei Chat-Apps reden? Ne? Manche schwören ja auch auf den Matrix-Messenger, weil der ist absolut unkontrollierbar, ne? Und so weiter, ja. Das eine ist natürlich ein Riesenvorteil dadurch, ja, aber es gibt auch Nachteile dadurch, dass er nicht kontrollierbar ist, ja. Ganz einfach, weil man nie weiß, auf welchen Server man tatsächlich dann kommt. Und Google war das wohl ein bisschen zu haarig und die App wurde gesperrt. Die wurde aus dem Play Store geschmissen wegen sogenannten Abusive Content, also Inhalt, der eben so nicht akzeptabel ist. Ja. Und das war wirklich offenbar ziemlich heftig, was dort passiert ist. Und das ist eben ein großes Problem, ja, mit diesen, wie soll ich denn sagen, da gibt es ja noch nicht mal einen wirklichen Spam-Schutz, ja. Das ist so eine Geschichte, wisst ihr, Matrix ist die absolute Freiheit. Das Problem eben in der absoluten Freiheit ist, dass man überhaupt keinen Schutz mehr hat. Ja, das ist eben genau das Thema. Und Google hat auf den Matrix-Servern, also offenbar von dieser Firma, es geht um den Element. Das ist ein Client, der eben schon recht beliebt ist auf Android. Ja? Und der wurde dann eben von Google aus dem Play Store geworfen, weil auf deren Firma ihren Server, also ja, ist ein bisschen kompliziert, Matrix, ne? Man kann jeden Server nehmen, im Prinzip, also jeder kann einen Matrix-Server aufmachen, wer will, Ja. Es gibt aber schon sehr, sehr viele. Dann kann man dann auswählen, ja, und kann dann diesen nutzen sozusagen. Ja. Wenn es so einfach wäre, wie ich das jetzt erklärt hätte, wäre super. Ist es allerdings nicht bei Matrix. Deswegen habe ich ja auch von Anfang an gesagt, für den Massengebrauch eigentlich noch nicht geeignet, aber okay. Und diese Firma hat eben, oder ich weiß nicht, ob es eine Firma ist, diese Organisation, die eben Element anbietet, hat aber auch einen eigenen Server. Ja? Und auf diesem Server war eben Content vorhanden, der nicht geduldet wurde von Google. Ja? Und offenbar war der auch wirklich sehr, sehr extrem schlimm, also. Ja? Mehr wird nicht gesagt dort. Und deswegen, ja, diese Sperre. Allerdings hat man sich dann mit den Entwicklern geeinigt. Die haben bereits diese Inhalte gelöscht, ja, und auf diesen Element-Server, ja, und da wurde dann auch wieder die App freigeschaltet, das heißt, sie ist auch wieder zu bekommen im Play Store. Aber das seht ihr, wo das Problem liegt. Erstmal ist der Mythos weg, dass Matrix komplett unantastbar ist. Nein, das stimmt nicht. Die haben gezeigt, die Serverbetreiber können doch Inhalte entfernen. Zack. So, das ist einmal gut und einmal schlecht, denn das heißt, Serverbetreiber können dann auch dazu verpflichtet werden, diese Inhalte zu entfernen, ja, weil sie es können. Ganz einfach. Zweitens hat man gelernt, dass keine Messaging-App sicher ist. Und selbst dann nicht, wenn sie dezentralisiert ist und selbst dann nicht, wenn die App selbst überhaupt keine Möglichkeit bietet, auf die Server dort irgendwas zu manipulieren oder sonst irgendwas zu machen und auch selbst nicht dafür verantwortlich ist, ja, dann ist diese trotzdem nicht sicher. Ganz einfach, weil es nämlich in den App Stores sowohl bei Google als auch bei Apple klipp und klar drinsteht, dass die App keine strafbaren Inhalte zur Verfügung bringen darf. Ja? Das ist es. Und sobald die eben illegale Inhalte anzeigt, ist die App auch davon betroffen. So einfach ist es. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, auch Signal könnte davon betroffen sein. Auch Telegram, auch Threema, jede Messaging-App kann davon betroffen sein. Ja? Das ist etwas, was man beachten sollte. Ich weiß nicht, wohin der Weg dort jetzt geht. Klar ist es, ich habe es ja auch schon gesagt, es muss natürlich was getan werden. Es muss natürlich auch illegale Inhalte müssen auch verhindert werden. Das ist ganz klar. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber zu sprechen. Auch wenn ich das früher vielleicht anders gesehen habe, ja, weil ich gesagt habe, okay, wir müssen das akzeptieren, weil der Kollateralschaden wäre zu groß, aber mittlerweile ist der Schaden, der eben entstehen kann, weil eben auch so viele Menschen mittlerweile in Social Media und mit Messengern unterwegs sind, der Schaden, der so entstehen kann, ist dermaßen immens. Es wurde einem ja deutlich gemacht, dass man da eben, das kann man nicht mehr durchgehen lassen, sagen wir es mal so. Und die natürliche Kontrolle muss auch wieder gegeben sein. Ja, ich habe es schon mal gesagt, die Vorstellung, dass man alles sagen kann, alles tun kann, was man will, ist grundsätzlich falsch. Das kann man eben nicht und das wird man auch hoffentlich nie tun können, denn man hat hier auch, andere haben auch Rechte, ja, und sobald diese Rechte beispielsweise berührt werden, dann hat der andere dann, der Verursacher dann auch nicht mehr das Recht, das zu äußern. So sieht es aus. Ja, es gibt in fast jedem Land, egal wie modern, wie fortschrittlich das ist, bestimmte Grenzen, wo dann etwas strafbar ist. Und diese Strafbarkeit, das ist eben das geringste Maß, das es eben gibt. Ja, das Moralische, da möchte ich schon gar nicht mehr drüber sprechen. Das scheint ja auch in unserer Gesellschaft mittlerweile schon überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. So sich mal drüber überlegen, ob man etwas sagen sollte, selbst wenn man das darf. Ja, das findet offenbar gar nicht mehr statt, ja, was man damit anrichten kann. Aber zumindest das Wenige, dass man eben nicht sagen darf, das muss dann eben auch noch kontrolliert werden, denn da können wirklich starke Schäden entstehen. Und ja, es können Schäden entstehen. Es gibt so einen schönen Spruch, der sagt, das Wort ist mächtiger als, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Das stimmt. Aber das bedeutet auch, dass die Feder nicht alles machen darf, wenn sie stärker ist als das Schwert. Versteht ihr? Weil ansonsten könnte ich ja auch mit dem Schwert rumlaufen und könnte meine Argumente vorbringen. Das geht eben nicht. Nee, auch wenn das schön jetzt so symbolisch dargestellt ist, ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es ist wieder soweit. Heute ist ja der Ändere dein Passwort-Tag. Habt ihr es schon gemacht? Wie? Noch nicht? Gut, macht's nicht. Das ist ein vollkommen überholtes Ding. Ihr braucht eure Passwörter nicht zu ändern, außer ihr seid der Meinung, dass sie nicht sicher sind. Dann solltet ihr sie ändern. Aber nicht heute, sondern immer, wenn ihr der Meinung seid, dass eure Passwörter nicht mehr sicher sind, dann ändert sie. Aber ein Passwort zu ändern, ohne dass ihr Anlass dazu habt, das Passwort zu ändern, ist sinnlos und sogar kontraproduktiv, denn je häufiger man ein Passwort ändert, desto größer ist die Gefahr, dass man beispielsweise simple Passwörter nutzt. Ja? Das soll nicht sein. Lieber ein kompliziertes Passwort, ja? Das man dann eben aber auch länger hat, als ständig Passwörter zu ändern. Ja? Zusätzlich ist auch so eine Passwortänderung nicht immer ganz unproblematisch, ja. Beispielsweise, klar, ich meine, das ist jetzt sehr theoretisch, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Keylogger im Hintergrund läuft, ihr habt einen Passwortmanager, ja, und ihr kopiert das Passwort immer mit dem Passwortmanager in eure Maske rein, ja, hat der Keylogger keine Chance, weil ihr niemals das Passwort eintippt. In dem Moment, wo ihr das Passwort aber ändert, müsst ihr das übertragen, ja, es sei denn, ihr macht es auch in eurem Passwortmanager. Wenn nicht, habt ihr dann dem Keylogger endlich das Passwort zur Verfügung gestellt, sozusagen, ja. Genau. Gut, ich meine, wer einen Keylogger auf seinem System hat, der hat vielleicht auch noch andere Probleme, da brauchst du darüber keine Gedanken mehr zu machen, aber trotzdem, ja. Das ist ein Einfallstor und wie gesagt, die Chance, dass man dann eben ein leichtes Passwort nimmt, ist eben auch viel, viel größer. Und wer keinen Anlass dazu hat, zu denken, das Passwort wäre unsicher, der braucht es auch nicht zu ändern. Und vor allem, das Passwort gibt es nicht. Ihr müsst wirklich für jeden Mist, müsst ihr ein komplett eigenes Passwort nehmen. Ich glaube, das hat sich mittlerweile schon umgesprochen. Ihr dürft auf keinen Fall ein Passwort zweimal nehmen. Es sind schon so viele Datenbanken aufgeflogen. Guckt mal auf verschiedenen Seiten, könnt ihr danach suchen, ja, ob eure E-Mail-Adresse schon mal irgendwo geleakt wurde mit Daten, ja, mit Passwörtern beispielsweise. Also mit großer Wahrscheinlichkeit ist irgendwas von eurem Passwort schon mal geleakt worden irgendwo. So ist es, weil wenn ihr euch anmeldet, jeden Tag gibt es Dutzende von Firmen, die gehackt werden, wo Passwörter auftauchen dann im Internet. Ja? Und wenn ihr dann bei eurem Account quasi überall das gleiche Passwort habt, wenn da ein einziger Account aufliegt, können diejenigen zugreifen auf alle Accounts, wo ihr das gleiche Passwort habt. Das ist eine Katastrophe, Leute. Deswegen macht es nicht. Auf keinen Fall. Nehmt einen Passwortmanager, Da braucht man kein Cloud-Passwort-Manager oder irgendwas zu nehmen. Ja. KeePass X beispielsweise oder KeePass gibt es für jedes System, für Android, für Linux, für Windows, für Mac, für jedes System gibt es. Ich glaube sogar für BSD gibt es das Teil. Ja. Wenn nicht, könnt ihr es kombinieren. Das ist nämlich Open Source. Und ist wirklich gut sicher, das Teil, da könnt ihr sogar mehrfach verschlüsseln mit verschiedenen Algorithmen, wenn ihr sagt, nee, dem AES-256-Algorithmus traue ich aber nicht. Ja, dann tut ihr es halt nochmal zusätzlich verschlüsseln in 2-Pass-Verschlüsselung mit Blowfish oder so. Ja, geht. Kein Problem. Könnt ihr alles wählen, ja, und dann dort eben ein gutes Passwort nehmen, ja, und dann habt ihr auch hier auf euren verschiedenen Geräten das Ganze schön und sicher gespeichert. Auf dem Smartphone kann man das dann mit zum Beispiel mit KeePass X kann man das dann auch mit Fingerabdruckscanner entsperren, sodass ihr, wenn ihr unterwegs seid, nicht immer ein ewig langes Passwort eingeben müsst. Ja, und das sollte ewig lang und kompliziert sein. Ja, ich sage immer, wenn ihr euch das Passwort merken könnt und ihr seid nicht Lieutenant Commander Data, dann ist das Passwort zu schlecht. Dann habt ihr ein schlechtes Passwort. Ihr dürft euch das nicht merken können. Ja? So. Gut. Das Sony Xperia Pro 5G. Also es ist wirklich ein Trauerspiel mit Sony. Jetzt ist hier so eine Pro-Variante von diesem Gerät rausgekommen, das schon längere Zeit angekündigt war. Das sollte eigentlich letztes Jahr schon kommen, hat es nicht geschafft. Und naja, was soll ich sagen? Da bringt Sony mal ein Gerät raus mit ordentlich RAM. Ja. Es ist ja das, was ich immer will. Mehr RAM. Aber 12 GB RAM, 512 GB Storage und eine MicroSD-Karte Erweiterung möglich. Das ist doch nicht schlecht. 6,5 Zoll OLED-Display mit einer sehr hohen Auflösung. 643 Pixel pro Zoll. Wahnsinn. Ja, und dann kommen wir zu den Kameras. Da können wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Furchtbar schlecht. Sorry, furchtbar schlecht. Und der Prozessor. Eben nicht das, was man von einem super High-End Pro Überflieger Flagship Phone erwartet. Nämlich heutzutage ein SD888. Nein. Oder ein Dimensity 1200. Nein. Es ist ein Snapdragon 865 Prozessor. Gut, okay. Prozessor hin, Prozessor her. Ja. Sagen wir mal, 12 GB RAM, 512 GB Storage. Absolut grauselige, miese Kameras. Aber ein guter Screen, ein sehr guter Screen sogar. Ja, was würde man dafür ausgeben wollen? Mit Snapdragon 865 Prozessor. 799 Euro. Wäre so bei mir das, was ich ausgeben würde dafür. Was kostet's? 2.499 Euro. Ja, richtig. Ihr habt's richtig gehört. Das Pro-Gerät, ja, das ja gedacht ist für zum Beispiel professionelle Videoshooter, ja, die das Teil gut integrieren können mit ihren DSLR-Kameras oder mit ihren Filmkameras. Das Teil kann man wunderbar als Control-Monitor benutzen, oben auf der Kamera zum Beispiel angebracht. Ja. Dann hat man auch ein schönes 2500 Dollar Control-Monitor-System obendrauf. Ne? Ja, wunderbar. Das ist teurer als die Kamera. Aber ja, so ist es. Und also ich gebe es auf. Es ist schon so deprimierend, da kann man schon gar nicht mehr sich drüber aufregen. Entsprechend schreibt auch Talk Android, ja, das 2500 Dollar Vanity Project, ja, das niemand braucht. Tja, so sieht's aus. Tja, so nie, ja, so nie. tut mir leid. Vivo, die haben da schon eher was, wo man sagt, Mensch, da geht's rund. Ja. Dimensity 1100 5G-Prozessor wird Premiere haben in diesem Vivo-Gerät. Ja. Da bin ich sehr gespannt drauf. Die Prozessoren sind jetzt vor ein paar Tagen erschienen von MediaTek, die 1100er und 1200er, und dieses Gerät eben mit einem 1100er und ja, ich meine, das ist hier jetzt kein Mega-Flaggschiff-Gerät, das muss man natürlich ganz klar sagen, aber es ist auf jeden Fall auch mit 84 Pixel pro Zoll vom Display her okay, 12 GB Hauptspeicher, auch das ist natürlich gut. Wie viel Storage ist noch nicht ganz klar. Am 20. Januar war ja der Launch von dem MediaTek Dimensity. Von daher, klar, ist das jetzt noch nicht erhältlich. Ja, und wann das genau erscheint, ist auch noch nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall wird es eine sehr interessante Geschichte, denn von Vivo darf man erwarten, dass das nicht sehr teuer wird, beziehungsweise sogar extrem günstig wird. Allerdings muss man auch hoffen und bangen, dass es eben auch im europäischen Markt erhältlich sein wird. Der Honor CEO hat also bestätigt jetzt offiziell, dass die Google-Dienste auf den neueren Honor-Geräten, die also jetzt produziert werden, tatsächlich drauf sind. Okay, also Honor hat Zugang zu den Google Play Services und damit kommt bei mir natürlich wieder alles durcheinander. Ich will keine Google Services mehr. Und damit ist Honor genau dort, wo alle anderen Smartphones bei mir auch sind. Und im Moment, muss ich sagen, würde das V40, das jetzt auf dem Markt ist, wobei da ist nicht ganz sicher, ob das auch für dieses V40 zählt, die Google Play Services oder nicht. Ja. Aber da würde das eben jetzt stehen, neben dem Julifone beispielsweise oder dem Ugitel WP10. Und da muss ich sagen, würde ich lieber das Julifone Armor 10 nehmen oder das WP10 von Ugitel als das Honor-Gerät, als Honor V40, sofern das eben tatsächlich mit dem Play Store, also mit den Play Services von Google ausgeliefert wird. Tja, und da ist natürlich einfach zu sagen, okay, dann wechsle ich eben zu Huawei, weil die werden definitiv auf das Harmony OS jetzt setzen und keine Google Services mehr anbieten. Nur das Problem ist, dass die Geräte zu teuer sind. Ja, auch das habe ich ja schon gesagt. Aber ich sehe hier auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr von den V40, also von Honor dann. Ja, natürlich wird's lukrativer sein, ja, weil nicht alle so eingestellt sind wie ich. Die meisten Leute wollen offenbar Google Mobile Services und sich von der NSA und der USA ausspionieren lassen. Das ist kein Problem, ja. Also sehe ich ein. Also markttechnisch ist es genau richtig, was die tun. Nur ich würde mir wünschen und ich hoffe, dass es dazu kommt, dass man eben bei Einrichtung des Geräts entscheiden kann, ob man Google Services haben will oder nicht. Ja, nur wenn ich diese Aussage jetzt richtig interpretiere, wird man da eben keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr haben. Und das ist eben eine traurige Geschichte, meiner Meinung nach. Ich gehe auch nicht davon aus, dass die Dinger ein später Bootloader haben, denn ansonsten würden ebenfalls viele Sicherheitsdienste nicht funktionieren, also kein Google Pay beispielsweise hätte man dann, also ja, die Dinger sind ja so, wenn die Bootloader entsperrt sind, dann hat man keine Zertifizierung mehr dafür und dann gehen zum Beispiel verschiedene DRMs nicht mehr, ja, und auch eben zum Beispiel Google Pay nicht mehr und auch einige Bank-Apps funktionieren dann nicht mehr aus Sicherheitsgründen. Tja, so ist das nun mal. Ich glaube noch nicht mal die T-Mobile-App würde noch laufen, weil die nämlich das genau das abfragt, soweit ich das weiß. Ja, und dann hat man eben dieses Problem am Backen. Ne? Tja. Aber wie auch immer, ich werde halt warten, aber es läuft bei mir alles auf Ukitel oder Ulefone hinaus. Ja. Und das hat es jetzt nur noch verdichtet, weil, wie gesagt, natürlich hat das Ulefone und das Ukitel ebenfalls Google Play Services dran, aber wenn ich eh keine Auswahl mehr habe, dann spielt das Honor V40 eben genau in derselben Klasse. Und dann würde ich eher momentan diese Rugged Phones da wählen. Ich bin leider nicht sehr begeistert davon. Open Source Systeme kann ich nicht drauf machen, weil die Bootloaders nicht entsperrbar sind. Und somit bleibt als einzige Alternative Huawei. Aber die sind zu teuer und das war's dann. Tja. Keine Ahnung, wie ich das hier dann hinkrieg, aber da muss ich es eben so machen wie jetzt. Alles, was Google ist, abschalten, soweit wie es geht. Die Spy-Software ist natürlich immer noch im Hintergrund drauf auf dem Smartphone, aber tja, soweit es geht, rausschmeißen und durch Open-Source-Software-Titel eben ersetzen und damit muss man dann eben zurechtkommen. Gut, was haben wir denn noch hier heute? Ja. Qualcomm verliert eine wichtige Gerichtsverhandlung in Europa wegen einer Anti-Monopol-Klage. Und die Konsequenzen kann man noch gar nicht absehen von dieser Klage. Mal sehen, was da jetzt genau auf Qualcomm zuläuft. Diese Klage ist schon sehr, sehr lange anhängig, seit Dezember 2015 nämlich. Und das Gericht hat sich sehr, sehr lange Zeit gelassen, weil eben Qualcomm gar nichts macht, offenbar. Und jetzt wurde eben entschieden, weil gar nichts vorgebracht wurde von Qualcomm, was das entkräften könnte, hat man eben, und die Untersuchung hier offenbar ergeben hat, dass es tatsächlich wohl Verfehlungen gegeben hat. Näheres kann ich hier jetzt nicht draus erkennen aus dem Text. Und deswegen hat man dann eben jetzt tatsächlich hier so entschieden, dass Qualcomm das Monopolrecht verletzt hat in Europa. Und wie gesagt, die Konsequenzen, die müssen jetzt erst noch sortiert werden. Was passiert denn jetzt mit Qualcomm in Europa? Mal gucken. Ja, die Zukunft ist hier, hat es geheißen auf gistchina.com, wegen der Aufladung des Smartphones über die Luft. Naja, also das heißt ein Ladegerät, das einfach elektromagnetische Wellen aussendet und Geräte bis zu 1 Meter Entfernung aufladen kann. Also ich bin offen für viele Sachen, aber ich habe ja schon drahtloses, also zum Wireless Charging, finde ich, ist eine Verschwendung von Hirnschmalz und von Ressourcen, weil ich das als vollkommen sinnlos daheim betrachte. Der einzige Platz, wo ich es einigermaßen gut fände, wäre im Auto, weil man dann nicht mit Kabel rumfummeln müsste im Auto. Naja, ich sag mal, natürlich das Kabel zur Ladeschale muss natürlich auch gelegt werden, aber bei neueren Modellen gibt es zum Beispiel im Ablagefach in der Mittelkonsole ein Fach, wo man das Handy reinlegt und dort wird es dann auch automatisch geladen. Das finde ich zum Beispiel gut. Man braucht nicht mehr mit dem Kabel rumzufummeln und das Handy wird geladen. Super. Daheim vollkommen unsinnig. Da habe ich ein Kabel vom Netzteil an das Wireless Charging Gerät, an die Matte oder sonst irgendwas, ja. Und dort muss ich dann das Handy drauflegen. Dann kann ich das Handy auch nehmen, an die Matte anschließen. So ganz einfach, an das Kabel anschließen, ganz einfach. Boah, Mann. Also das sind 2 Sekunden, ja. Und egal, habe ich schon mal drüber gesprochen. Der nächste Schritt des Wahnsinns ist, dass man das noch nicht mal mehr auf die Matte legt, sondern dass man das einfach so irgendwo hinschmeißt, auf einen Schreibtisch oder auf einen Ständer stellt, ja, und dort wird dann eben geladen, weil irgendwo 1 Meter Entfernung, ja, ein Ladegerät die Energie raushaut. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, warum das Unsinn ist. Energieverschwendung, ganz klar. Es ist eine horrende Energieverschwendung. Es ist schon eine Energieverschwendung, die Wireless Charging Matten, ja. Die Effektivität des Ladens ist lächerlich im Vergleich zu der Energie, wo verbraucht wird. Die meiste Energie verpufft sozusagen. Hier ist es noch schlimmer, ja. Hier wird sozusagen, das ist wie mit einem Heizer, wie mit einem, ja, wie mit so ein Heizlüfter. Ja. Man will ein kleines Ding heiß machen. Dann macht man einen Heizlüfter an, der heizt das halbe Zimmer und nur so eine kleine Fläche wird dann quasi aufgefangen an Hitze. Ja, von dem Gegenstand, den man erwärmen will. Da wäre es zum Beispiel effektiver, wenn man das Feuerzeug an den Gegenstand halten würde. Wesentlich weniger Strom, wesentlich weniger Energieverbrauch, Schritte nicht von Strom, sondern von Energie. Ja, Energieverbrauch. Und schneller. Ja, so ungefähr ist es das Laden mit dieser Wireless Charging auf Entfernung und Kabel. So ungefähr ist das Verhältnis. Ja. Und dann ist natürlich noch ein anderer Aspekt, elektromagnetische Strahlung. Also, ich bin immer wieder fasziniert, wenn Leute kommen, so, oh, ein Handysender hat das Internet aufgemacht, oh Gott, jetzt habe ich Kopfweh. Sag ich, ja, okay, also wenn du zu den 0,001% gehörst, die empfindlich sind, elektromagnetisch empfindlich sind, ja, dann tut es mir echt leid, weil das ist ganz schön scheiße. Denn, tja, da nützt auch der Handysender nichts mehr. Schalt bloß kein Elektroherd ein oder deine Mikrowelle oder, ja, was weiß ich. Und vielleicht reicht ja auch schon die Strahlung von den vielen Satelliten, die senden. Ja, das sind Astra, Eutelsat, GPS und so weiter und so weiter. Ne? Also, wisst ihr, das Problem ist, es gibt tatsächlich solche Menschen, aber das ist dermaßen selten. Nein, die Chance ist, da werdet ihr eher ein Sechser im Lotto landen, als dass ihr zu diesen Menschen gehört. Okay? Und das Problem ist dann eben, dass so viele Leute das sagen, oh, Kopfweh, ja. Ich sage immer wieder als gutes Beispiel, wo da etliche Leute gesagt haben, sie würden Kopfweh kriegen, ja, in so einer Gemeinde, weil da ist ein neuer Sender, ein neuer Mobilfunksender gebaut worden, ja. Und die haben gesagt, hier, ne, Kopfweh und oh, das, ne, das muss abgeschaltet werden. Und hat sich herausgestellt, ja, der war gar nicht angeschaltet, da war noch überhaupt kein Stromkabel gelegt, der war nicht in Betrieb, dieser Sender. Er konnte nicht in Betrieb genommen werden, weil die Stromleitungen noch nicht gelegt waren. Das war nur das Sendemast ist aufgebaut worden, aber ist nichts passiert. Okay? Also, tja, was soll man machen, ne? Imagination ist die wahre Macht, sage ich immer. Ja, okay. Von daher bin ich jetzt keiner von diesen Skeptikern, die schon anfangen, die Alufolie auszupacken, wenn sie nur hören, dass irgendwo ein Mobilfunksender gebaut wird. Ja, und meine Güte, ich habe auch ein CB-Funkgerät mit 4 Watt gehabt. Ja, über viele Jahre und so weiter. Ne? Okay, gut, alles klar. Aber Leute, das Problem hier ist, dass man elektromagnetische Strahlung nicht unbedingt mutwillig in die Gegend pusten muss, okay? Ganz einfach deswegen, weil auch Störungen von anderen elektronischen Geräten dadurch auftreten können. Gibt es da schon Langzeitstudien? Wie verhält sich das zum Beispiel, wenn ich einen USB-Stick hier über ein paar Monate im Bereich dieses Gerätes irgendwo hinlege auf dem Tisch, ja, oder mit Festplatten, die nebendran sind, Ja, eine externe Festplatte oder ähnliches. Wie sieht's aus mit bestimmten anderen Sachen, Geräten, elektronischen, aus Metall bestehenden Dingen? Ja, man weiß ja, dass bestimmte Wellenlängen zum Beispiel mit bestimmten Gegenständen agieren. Ja, das könnt ihr, na, macht das bitte nicht, aber es gibt genug Versuche, ja, mit Mikrowellen, ja, wie ihr dann zum Beispiel Spulen und so weiter reinmachen könnt, wenn die zum Beispiel in der entsprechenden Frequenz aufgewirbelt oder aufgezogen sind, ja, die auch die Mikrowelle hat, dann wird das heiß. Wenn nicht, wenn die ganz anders ist, dann wird die eben nicht heiß. Ja. Das heißt, manche Sachen haben, gibt es überhaupt keine Reaktion da drin, und andere Sachen halt sehr starke Reaktionen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ihr eine Glasschale beispielsweise nehmen könnt. Ja. Und wenn das Glas geeignet ist für Mikrowelle, macht dort Essen rein und nebendran die Glasgriffe, die werden überhaupt nicht warm. Ja, und das Essen kocht schon. Ja. Das ist der ganze Trick dabei. So, und jetzt stellt euch schon mal vor, ihr bringt dort irgendwas rein in diesen Bereich, ja, wo eben hier tatsächlich diese Wellenlängen, die da verwendet werden, auch aktiviert werden, sozusagen, ja, um es mal jetzt ganz salopp auszudrücken, und das Teil heizt sich auf. Ja. Also, ich bin da sehr, sehr skeptisch, und gleichzeitig sage ich, stellt euch das mal vor, es wird immer mehr elektromagnetische Wellen ausgestrahlt für alles Mögliche. Wir haben Wi-Fis, wir haben Smartphones, wir haben schon so viele Dinge, ja, die da senden, empfangen. Und jetzt kommt zusätzlich noch etwas vollkommen Sinnloses dazu, das allerdings im Gegensatz zu den ganzen anderen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, mehr Leistung haben müssen. Sonst würde euer Smartphone nicht geladen werden können. Und das ist genau das Bedenkliche, nämlich die Wellen haben mehr Effekte auch auf den Körper, je stärker sie sind. Und zwar exponentiell. Ja, das heißt, wenn etwas sehr stark ist, hat es Unmengen mehr Auswirkungen auf alles Mögliche, als wenn es eben schwächer ist. Und es ist ganz klar, wenn man ein Smartphone damit laden will, muss es richtig Power haben. Das könnt ihr ganz einfach energietechnisch da schon sehen, wenn ihr also Angst habt, mit eurem Smartphone zu telefonieren. Ja, wegen den 2 Watt Sendeleistung, die da entstehen können. 2 Watt. Ja. Stellt euch schon mal vor, das wäre jetzt also wirklich hier eine extrem effektive Lademethode. Ja, mit diesem Ding, was es absolut nicht ist. Wie gesagt, da wird die allermeiste Energie wird verpuffen ins Nichts. Ja. In die Umgebung eben. Und irgendwelche Gegenstände oder erst sonst irgendwas erwärmen. Ja, tut mir leid, so ist es. Aber nehmen wir das mal an. Alles an Energie, was dort rauskommt, würde hier ins Smartphone gehen. Also wenn ihr euer Smartphone mit 2 Watt laden würdet, dann bräuchte schon, ich glaube, ja, wie viel, ein paar Tage oder so, bis euer moderner Akku voll ist. Ja. Also, das dauert schon ein bisschen dann. Und hier sollen also 5 Watt erreicht werden. Ja, zum Beispiel bei der Xiaomi-Technologie. Motorola hat jetzt ebenfalls so ein System vorgestellt. Bei Xiaomi sind es beispielsweise 5 Watt. Und das heißt, ihr habt 5 Watt Energie, die an euer Smartphone kommen soll. Das heißt, es muss wesentlich mehr Energie abgestrahlt werden. Zusätzlich ist es noch so, dass mehrere Geräte mit je 5 Watt aufgeladen werden können. Wollen wir das Spiel weitermachen? Oder ihr wisst, was ich da meine? Ne? Also, ich finde es unverantwortlich. Ich finde es unverantwortlich, solche Energiemengen zu übertragen in den Raum. Ich weiß nicht, ich bin sprachlos, dass man sowas überhaupt probiert. Keine Ahnung, aber naja, mal sehen. Ich bin da mehr als skeptisch, aber ich mache mir da weniger Sorgen jetzt wegen Gesundheit von den Nutzern, sondern eher wegen Sicherheit von elektronischen Geräten in der Nähe und natürlich auch von der massiven, unglaublichen, bescheuerten Energieverschwendung, die so etwas verursacht, wo wir doch mit jedem Watt hantieren sollen, ja, zu Recht, ja, und sparen sollen. Und dann hauen wir so eine Verschwendungssucht wieder raus an den Tag. Also ich hoffe, dass die einfach keine Zulassung in Europa bekommen. Ich hoffe, dass diese Geräte keine Zulassung in Europa bekommen. Ganz einfach. So, letzt noch Xiaomi Mi 11 Pro. Da ist jetzt ein Poster aufgetaucht. Sieht sehr offiziell aus, ist auch offiziell. Denke ich. Und da wird ein sehr interessantes Kamera-Array gezeigt, wohl auch mit so einer 10-fach-Periskop-Kamera, die da verbaut ist, also schon was Besseres. Ja, das lässt sehr viel hoffen. Es soll auch ein 6,81 Zoll AMOLED-Screen haben mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 480 Hertz Touch-Sampling-Rate und auch ein Snapdragon 888 drin haben. Wenn sich das alles bewahrheiten würde und zusätzlich mit dieser erwarteten, extrem genialen Kamera, dann muss ich sagen, wird das Teil sicherlich ganz weit oben mit dabei sein. Allerdings bei Xiaomi ist momentan auch noch was ganz weit oben, nämlich der Preis. Und deswegen ist das auch wieder eine Sache, wo ich mich da halt auch nicht so richtig freuen kann. Aber ich denke, dass das Gerät technisch gesehen durchaus neue Akzente setzen wird. Ja? Wenn sich das auch mit dieser Kamera bewahrheiten sollte. 10-fach-Periskop-Linse. Wow. Wow. Das finde ich einfach genial, weil es gibt nichts Besseres als ein vernünftiger Zoom, den man auch noch dann dynamisch machen kann. Das heißt, ja, Zwischenstufen machen kann. Nicht nur entweder voll reinzoomen oder gar nicht reinzoomen, sondern eben die Zwischenstufe. Das ist das Beste überhaupt. Ja. Und das ist immer noch der Grund, warum ich bei manchen Sachen immer noch eine Kompakt-Digitalkamera drin habe. Ne? 18-fach Zoom. Ja, da kann die Smartphone-Kamera noch so gut sein. Ja, wenn ich etwas 18-fach ranzoomen kann, davon ein Foto mit 12 Megapixeln mache, ist das Foto eben trotzdem besser, als wenn ich ein 105-Megapixel-Foto mache ohne Zoom. So sieht's aus. Ja, und das Xiaomi Mi 11, also nicht das 11 Pro, da ist noch kein offizielles Wort davon nach außen gedrungen, aber das Xiaomi Mi 11 und MIUI 12.5 wird jetzt weltweit ausgeliefert werden und zwar, oder wird zumindest angekündigt werden für, oder am 8. Februar. Ja? Also es scheint wohl sicher zu sein, dass Xiaomi Mi 11 kommt demnächst jetzt auch weltweit auf den Markt. Yay. So, damit sind wir bei den News mal durch. Und jetzt komme ich dann auch gleich, weil wir ja schon wieder voll weit über der normalen Zeit sind, ja, komme ich ja auch gleich mal zur App der Woche. Und mein lieber Mann, das ist eigentlich noch gar keine App der Woche. Ja, was fällt mir nicht ein? Jetzt mache ich eine App der Woche, die gar keine Android-App ist. Ja, so weit haben wir es schon gebracht, ne? Aber ich fand das System so genial. Und eure App, ja, ist euer Browser. Euer Browser. Denn mit dem könnt ihr tatsächlich eine Verbindung herstellen zu eurem Desktop und den Screen von einzelnen Windows oder den kompletten Screen auf euer Smartphone spiegeln lassen. Damit sind ganz faszinierende Sachen möglich. Die App für, ja, wie gesagt, die App für den Computer. Und da könnt ihr zwischen Windows, macOS, Linux, sowohl als Debian-Version als auch als ausführbare Datei, als App-Image sozusagen, ja, könnt ihr da wählen und dann eben darauf installieren, starten. Und dann ist es eigentlich ganz einfach. Das ist super einfach, sage ich euch. Also ihr startet einfach diese App. Ich habe das jetzt hier unter Linux natürlich. Deskscreen nennt sich das. Deskrein. Deskscreen. Und dann startet diese App und dann wird einfach nur eine, ich mache das jetzt sogar hier im Hintergrund, ja, und da wird einfach nur eine, ein Barcode gezeigt. Diesen Barcode könnt ihr zum Beispiel mit Firefox, ja, wenn ihr auf die Adressleiste klickt, könnt ihr Scannen eingeben, hält den Barcode hin, dann fragt euch euer Firefox erlauben, ja, also Zugriff erlauben, okay. So, dann wird es verbunden. Ihr kriegt angezeigt auf eurem Computer, welches das ein Gerät jetzt hier verbinden will mit eurem Deskscreen, mit eurer Deskscreen-App. Drückt ihr okay, also allow, ja, so. Dann wird dieses Gerät verbunden. Jetzt könnt ihr auswählen, ob ihr den kompletten Screen oder nur ein einzelnes Window übertragen wollt an diese App. Ja, und jetzt probier es ganz einfach mal hier. Ja, ganz frech bestätige das und jetzt ist hier mein Audioplayer, der auf einem anderen Screen läuft, also auf einem anderen Desktop, ich habe hier so Dual Desktop, ja, wird hier dann gezeigt und ich kann den dann im Smartphone sehen. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr interessante Geschichte. Dass das so einfach geht, ist wirklich faszinierend und das hat mich auch fasziniert. Somit hat man also quasi das Smartphone als Spiegelgerät, nicht nur für den Bildschirm, sondern für einzelne Apps. Und da gibt es natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten, was ihr dann habt, was ihr damit machen könnt auch. Um diese Geräte oder diese Dinger zu verbinden. Ja, also ich sehe hier jetzt, das Screen läuft jetzt hier, ja, und wird hier quasi gespiegelt in mein Browser vom Smartphone. Ja, coole Sache. Da könnt ihr zum Beispiel Systemmonitore beispielsweise laufen lassen. Also das Window darf schon im Hintergrund sein. Ja. Das müsst ihr also nicht sehen. Und das muss allerdings laufen, ganz normal. Ja. Wenn ihr das Window komplett schließt, also minimiert, dann wird es auch nicht geupdatet hier auf dem Screen, auf dem Second Screen sozusagen. Ja. Aber wenn ihr das Window einfach offen lässt und in den Hintergrund schiebt, ja, dann ist es ja normalerweise nicht zu sehen, aber hier am Smartphone habt ihr es dann immer noch im Blick. Ja, also hin und wieder werde ich das nutzen, zum Beispiel, wenn ich Apps hier überwache, ja, dann starte ich zum Beispiel HTOP und lasse es dann laufen im Terminal und ja, lege mir den Terminal Screen oder das Terminal Window auf den Handybildschirm, kann das dann im Hintergrund sehen und simultan dann eben, wenn ich die Apps da benutze, wie verhält sich dann eben das System, wenn ich bestimmte Sachen mache, ohne dass ich jetzt quasi was anderes mache. Also im Prinzip könnt ihr das Teil auch als Dual-Monitor benutzen, das ist nämlich die nächste Funktion. Ihr könnt einen kompletten Screen, der aber nicht identisch mit dem sein muss, wo ihr seht, sharen sozusagen und damit habt ihr tatsächlich ein Second Screen. Komplett und da könnt ihr richtig auch Windows reinziehen, ja, nutzen, ihr könnt mit dem Mauszeiger reinfahren in den Screen und so weiter und so weiter. Dazu braucht ihr allerdings bei den meisten Geräten einen Dongle. Dieser Dongle spiegelt dem Computer vor, dass ihr ein zweites Display angeschlossen hättet. Ja, das ist ein HDMI-Dongle. Den gibt es bei Amazon für ein paar Euro zum Beispiel zu kaufen oder bei anderen Elektronikanbietern für ein Apple und Ei. Ja, den steckt ihr dann in eure HDMI-Buchse am Laptop oder am Desktop und dann wird es als zweiter Bildschirm erkannt. Dieser zweite Bildschirm ist natürlich nicht vorhanden, aber mit diesem Programm, mit Deathscreen, könnt ihr auf diesen scheinbar vorhandenen zweiten Screen zugreifen und da beispielsweise euer Tablet oder euer Smartphone drauflegen und schon habt ihr einen zweiten Bildschirm. Ja. Es ist wirklich faszinierend, was ihr damit alles machen könnt. Diese Window-Lösung, wo ich gesagt habe, wo man einzelne Windows beispielsweise überwachen kann, dazu braucht ihr den Dongle gar nicht. Ihr könnt also schon mal vorab ausprobieren mit Windows. Ja. Oder ihr könnt euren normalen Desktop schon mal spiegeln auf euer Gerät, dann könnt ihr sehen, ob das ist, was ihr euch vorstellt, ob ihr das gebrauchen könnt. Coole Sache. Also deathscreen.com, ja, Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Dort findet ihr alle möglichen Sachen, die ihr dazu braucht. Auch wo ihr diese Plugins bekommen könnt, diese HDMI oder DP-Plugins, ja, um dann eben einen zweiten Bildschirm zu simulieren. Und ja, wie das auch funktioniert mit dem Windows. Und da gibt es auch Demos dazu und ausführliche Anleitungen. Richtig cool. Und das ist wirklich super einfach, ja. Barcode abscannen mit eurem Browser. Dann den Zugriff erlauben. Die Applikation oder den Screen auswählen. Bestätigen und zack. Das war alles. Cool, dass das alles so einfach im Browser funktioniert, dass ihr noch nicht mal eine App braucht auf eurem Smartphone. Das ist gut, hat mich allerdings jetzt auch in die Schwierigkeit gebracht, dass ich jetzt eine App der Woche mache ohne Android-App. Cool, ne? Naja, okay. Also eure App der Woche ist euer Browser, wenn ihr es mit Deathscreen benutzt. Ja. Jo, damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. In der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Link zu der Line-Community und zu einigen anderen Themen, die wir heute behandelt haben, findet ihr in den Shownotes. Die wiederum gibt es in eurem Podcast-Player. Irgendwo müssen die zu finden sein. Ja? Aufklappen oder irgendwo hinscrollen und dann seht ihr dann Begleittext dazu und dort sind die Links. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich wünsche euch natürlich wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.